H. Einkaufen. H. Übung 31. Im Supermarkt. Lisa beim Einkaufen. Hören Sie die Dialoge und schreiben Sie. Guten Tag. Wo sind bitte die Tomaten? Die Tomaten sind hier. Danke. Guten Morgen. Haben Sie Melonen? Ja, die Melonen sind dort hinten. Danke. Guten Abend. Haben Sie Grillfleisch? Ja, natürlich. Wie viel möchten Sie? 2 Kilo, bitte. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Grüß Gott. Was darf sein? Grüß Gott. Ich möchte bitte Käse. Einen Camembert. Oh, tut mir leid. Wir haben heute keinen Camembert mehr. Kein Problem. Dann nehme ich Emmentaler. Der nächste, bitte. Hallo. Ich hätte gerne Leberwurst. Haben Sie Leberwurst? Ja, natürlich. Wie viel möchten Sie? 200 Gramm, bitte. Danke. Bitteschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.